Father, thank you for this morning. Vater, danke für diesen Morgen. Bless these thoughts, I pray. Und ich bitte dich, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to continue one more week on life in the Spirit. Ich möchte diese Woche noch fortfahren mit über das Thema das Leben im Geist. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there's freedom. Wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. 2 Corinthians describes our life in Christ in the Spirit. 2. Korinther beschreibt das Leben in Christus im Geist. And it says it's so glorious. Und dort heißt es, ist so herrlich. That it's far greater than the glory that Moses had. Dass es noch viel größer ist als die Herrlichkeit, die Mose empfangen hat. At the end of the chapter it says, where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Und am Ende des Kapitels heißt es, dort wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Let's go to slide 2 and show the problem that this is part of the problem. Das ist ein Teil des Problems. That most of our Christian life or much of our idea of Christianity, dass der Großteil unseres christlichen Lebens oder die Idee des christlichen Lebens, is that we think it's moving from bad to good. Ist, dass wir uns fortbewegen vom Schlechten zum Guten. We can just, you know, God wants me to be good. Dass wir denken, okay, Gott will einfach nur, dass ich gut bin. And from there everything starts. Und von dort fängt alles an. Because then I can have peace with God. Weil dann habe ich Friede mit Gott. And then I have access to God. Dann habe ich Zugang zu Gott. And then I can thank God. Dann kann ich Gott danken. That I'm not like these other people. Und ich bin nicht so wie diese anderen Menschen. Because I tithe and I go to church and weil ich den Zehnten gebe und I in die Gemeinde help my neighbor gehe und ich meiner Nächsten helfe. Thank God I'm not like the others. Und Gott sei Dank bin ich nicht so wie die anderen. And that's all death. Und das ist aber alles Tod. And we understand that bad is bad. Und wir verstehen, dass das Schlechte schlecht ist. No one has to convince us that immorality and all that stuff is bad. Niemand muss uns davon überzeugen, dass Unmoral und so weiter schlecht ist. Molesting children and stealing and all that is just bad. Kinder zu missbrauchen und zu stehlen, das ist alles schlecht. But what we don't understand is that good is not necessarily life. Aber was wir verstehen müssen ist, dass gut sein nicht unbedingt Leben bedeutet. And good can be the worst form of bad. Und gut kann manchmal die schlimmste Form von böse sein. It wasn't the bad people who crucified Christ. Es waren nicht die schlimmen Menschen, die Jesus gekreuzigt haben. It was the good people. Es waren die guten Menschen. Never forget that. Und vergesst das niemals. It was the good people of the day who crucified Jesus. Das waren die guten Menschen der damaligen Zeit, die Jesus gekreuzigt haben. Because it's very deceptive. Weil das so täuschend ist. And God warned Adam in the garden. Gott hat Adam im Garten gewarnt. You can eat of every tree in the garden. Du darfst von jedem Baum essen im Garten. There's one tree you cannot eat of. Aber von einem Baum darfst du nicht essen. It's the tree of the knowledge of good and bad. Das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. And on the day you eat from that tree, an dem Tag, an dem du davon isst, you will die. Wirst du sterben. He told Adam. Das hat Adam gesagt. He was not created yet. Eva war noch nicht erschaffen worden. When after Eve was created, Adam told her. Aber nachdem Eva erschaffen worden ist, hat Adam ihr das weitergesagt. Nehmen wir an. And then there was the tree. Und dann war da der Baum. The knowledge of good and evil. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. And Eve was tempted. Und Eva wurde versucht. Adam stood there. Adam ist dabei gestanden. Didn't say anything. Und hat nichts gesagt. And the whole world fell into death. Und die ganze Welt fiel dem Tode heim. Separation from God. Die Trennung von Gott. Death is not annihilation. Der Tod ist keine Auslöschung. It's alienation. Es ist eine Entfremdung. So, although we were created in God's image, und obwohl wir in Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, with a spirit, mit dem Geist, that looks up and thinks, why am I here? Der hochsieht und sich fragt, warum bin ich hier? Which animals don't. Was Tiere zum Beispiel nicht tun. We were separated from our Creator. Und wir wurden getrennt von unserem Schöpfer. Now the issue is death and life. Und das Problem ist eben zwischen Leben und Tod. Life is fellowshipping with God. Das Leben bedeutet Gemeinschaft mit Gott zu haben. Death is separation from God. Und der Tod ist weiterhin die Trennung von Gott. I can be a good person. Ich kann eine gute Person sein. Living in death. Aber im Tod. I can spend also trotzdem Tod zu leben. I can spend my whole Christian life moving from good from bad to good. Und ich kann mein ganzes christliches Leben darauf verwenden, vom Schlechten zum Guten zu gehen. But it's all me. Aber das bin immer nur ich. Okay, slide 1. We have two basic needs in our humanity, in our flesh. Zwei grundlegende Bedürfnisse in unserem menschlichen Fleisch. Significance and security. Die Wichtigkeit oder Signifikanz und die Sicherheit. This is God-given. Und das ist von Gott gegeben. This is not sinful. Das ist nicht sündig. This is important. Das ist wichtig. To be, to have, to feel. Etwas zu sein, etwas zu haben und etwas zu fühlen. Significance is more important for a man. Die Signifikanz ist wichtiger für Männer. Security is more important for women. Und die Sicherheit ist wichtiger für Frauen. God wants to give us both of them. Und Gott will uns beides geben. When the disciples said, when James and John said, can we sit at your right and left hand in the kingdom? Als Jakobus und Johannes Jesus gefragt haben, hey, dürfen wir zu deiner rechten und zu deiner linken sitzen im Himmel? Jesus didn't say, how could you be so sinful? Da hat Jesus nicht gesagt, wie könnt ihr so sündig sein? How could you be so sinful to want to be somebody? Wie könnt ihr so sündig sein, jemand sein zu wollen? He only asked them one question. Er hat sie nur eine Frage gefragt. Can you drink the cup? Könnt ihr den Kelch trinken? Can you drink the cup that I have to drink? Könnt ihr den Kelch trinken, den auch ich trinken muss? Because significance comes through a price. Weil die Signifikanz, die kommt nur durch einen Preis. And Jesus said to them, if you want to be significant. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, wenn du signifikant sein willst, be the servant of all. Dann sei der Diener aller. Be the servant of all. You see, there's God's way to do stuff. Also sei der Diener von allen, und das ist eben der Weg, wie Gott das macht. By God's grace. Durch Gottes Gnade. For God's glory. Für Gottes Herrlichkeit. You want to be great. Du willst groß sein. You want significance. Du willst wichtig sein. Get it God's way. Dann mach es auf Gottes Weise. God says, be the servant of all. Und Gott sagt, sei der Diener von allen. You want to be significant on the job. Du willst wichtig sein im Job. Then serve the other workers. Dann diene deinen Mitarbeitern. Serve them. Diene and don't serve them in a way so that you're significant in their eyes. Aber diene ihnen nicht so, dass du wichtig in ihren Augen wirst. Serve them in a natural diene ihnen auf natürliche in a natural way and don't draw attention to yourself. In einer natürlichen Weise, wo du nicht die ganze Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Sei der Diener von allen. Sicherheit. Do it God's way. Mach es auf Gottes Weise. God says you want treasure. Gott sagt, du willst einen Schatz. You want something for yourself. Du willst etwas für dich selbst. Put your treasures in heaven. Dann bring deinen Reichtum in den Himmel. No one will steal them there. Dort wird sie niemand stehlen. And they won't rust. Und sie werden nicht verrosten. God wants us to have significance. Gott will, dass wir Signifikanz haben. And he wants us to have security. Und er will, dass wir Sicherheit haben. But he wants us to have it his way. Aber er möchte, dass wir es auf seine Weise bekommen. Slide 3. Now, inside of us, in uns drinnen. We have the security and significance is this natural God-given desire and need. Signifikanz und Sicherheit sind diese natürlichen Bedürfnisse, die wir haben, die von Gott kommen. But we have this downward propensity. Aber wir haben diese abwärts gerichtete Neigung. That's in the human nature. Die in der menschlichen Natur ist. It's a downward propensity. Es ist so eine abwärts gerichtete Neigung, dass ich es auf meine Art mache. In my strength. In meiner Stärke. For myself. Für mich selbst. That's how I'm born. So bin ich geboren. A little kid does it his way. Ein kleines Kind macht es immer auf seine Weise. In his strength. Mit seiner Stärke. For himself. Für sich selbst. Cody does it his way. Der Cody macht es well, auf seine now Weise. He does it my way. Aber jetzt macht es manchmal auf meine Cody Art. Cody does it my way in his strength. Also Cody himself. Macht es auf meine Weise in seiner Stärke für sich selbst. Now, but God wants us to do it His God's way. Aber Gott will es, dass wir es auf seine Weise machen. And watch how complicated this can get. Passt auf, wie kompliziert das sein kann. What if I do it God's way by God's grace? Wie ist es oder wie schaut es aus, wenn ich es auf Gottes Weise mache durch seine Gnade? For myself. Aber für mich selbst. It doesn't work. Das funktioniert nicht. God wants the glory. Gott will die Herrlichkeit haben. What if I do it my way? Was passiert, wenn ich es auf meine Weise by God's mache? Grace. Durch Gottes Gnade. For God's glory. Für Gottes Herrlichkeit. It doesn't work. Funktioniert auch nicht. What if I do it God's way? Wie ist es, wenn ich es auf Gottes Weise mache? By my strength. Durch meine Stärke. For God's glory. Für Gottes Herrlichkeit. That doesn't work. Auch das funktioniert nicht. What if I do it God's way? Was passiert, wenn ich es auf Gottes Weise mache? By my strength, durch meine Stärke, for myself. Für mich selbst. That doesn't work. Das funktioniert what auch if nicht. I do it my way, was ist, wenn ich es auf meine Weise by mache? God's grace, durch Gottes Gnade for myself. Und für mich selbst. Doesn't work. Das funktioniert what nicht. If I do it my way, was ist, wenn ich es auf meine Weise by mache? My strength, durch meine Kraft for God's glory. Für Gottes Herrlichkeit. That doesn't work. Und das funktioniert auch it's gotta nicht. Be God's way, das muss wirklich Gottes Weg by sein. God's grace, Gottes Gnade for God's glory. Für Gottes Herrlichkeit. Look at the next slide. 2 Corinthians chapter 4. Gehen wir zu 2. Korinther 4. But we have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. In my physical human body. In meinem physischen menschlichen Körper. That needs significance and security. Der eben Wichtigkeit und Sicherheit braucht. I have this treasure. Da habe ich diesen Schatz. And that treasure is an upward propensity. Und dieser Schatz ist diese nach oben gerichtete Neigung. It's the Holy Spirit. Ist der Heilige Geist. It's God's word. Es ist Gottes Wort. In my heart. In meinem Herzen. This treasure is an upward propensity. Und dieser Schatz ist eine nach oben gerichtete Neigung. For God. Für Gott. That I received when I became a Christian. Die ich bekommen habe, als ich Christ wurde. I received a new identity. Ich habe eine neue Identität bekommen. I received a new propensity. Eine neue Neigung. I received a new destiny. Und eine neue Bestimmung. And I have this treasure inside of me. Und ich habe diesen Schatz in mir drinnen. It says in Galatians 4:6. Es heißt in Galater 4:6. That the spirit in me cries Abba Father. Dass der Geist in mir ruft Abba Papa. Again in Romans 8, the spirit in me cries Abba Father. Und in Römer 8 noch einmal, der Geist schreit Abba Vater. I didn't have that before I became a Christian. Ich hatte das nicht, bevor ich Christ wurde. I might have said it religiously. Vielleicht habe ich es aus religiösen Gründen gesagt. But there was no spirit inside of me, no treasure crying Abba Father. Aber da gab es keinen Geist in mir drin, keinen Schatz, der gerufen hat Abba Vater. Now we are the children of God. Und jetzt sind wir die Kinder Gottes. And there's this strength inside of us. Und jetzt gibt's diese Stärke in uns drinnen. So that the surpassing greatness of the power would be of God and not of ourselves. Auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Go back to slide 3. So we have these two propensities in us. Jetzt haben wir diese zwei Neigungen in uns drinnen. There's one that goes downward. Die eine, die abwärts geht. It's our lower nature. Das ist unsere tiefere Natur. There's always this very natural propensity to do things my way. Da gibt es immer diese Neigung, diese natürliche Neigung in uns drin, die es auf meine Art machen will. In my strength. In meiner Stärke. For my security and my significance. Für meine Sicherheit und meine Signifikanz. I can go into a meeting. Ich kann in ein Meeting, in ein Treffen hineingehen. I can go into a counseling session. Ich kann in eine Seelsorgestunde gehen. I can have a family sitting. Ich kann so einen Familienrat haben. Or a business meeting. Oder ein Geschäftstreffen. And I'm gonna go in there and show them. Und ich gehe jetzt da rein und zeige es ihnen. Lord bless me. Gott segne mich. I'm gonna do it. I know exactly what to do. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss. I'm gonna do it my way. Ich mache es auf meine Art. And I have the strength. Und ich habe die Kraft. And that is so deceptive. Und das ist so täuschend. Because as Christians we could spend 90% of our life doing it our way. Weil als Christen können wir 90% unseres Lebens darauf verwenden, es nach meiner Art zu machen. And the difference und der Unterschied between doing it God's way es auf Gottes Weise zu machen and getting into the flow of the upward propensity und in diesen Fluss der hinaufstrebenden Neigung zu gelangen are the promises of God. Sind die Verheißungen Gottes. It makes all the difference. Die machen den ganzen Unterschied. That's why it says in 2 Peter 1, verse 3. Deswegen heißt es in 2. Petrus 1, 3. Can you go to slide 8? Look what it says. For by these durch welche, that means God's excellence. Das bedeutet Gottes Großartigkeit oder Exzellenz. He has granted to us his precious and magnificent promises. Welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat. So that by these promises we may become partakers of the divine nature. Auf dass ihr durch diese Verheißungen Teilhabe der göttlichen Natur werdet. Having escaped the corruption that is in the world by lust. Indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. In amplified lust and greed. Also in der amplified Übersetzung steht da Lust und Gier. And so this world. Und diese Welt. You read the newspapers. Liest die Zeitung. You never read on the front page, let's praise the Lord. Du wirst nie auf der Vorderseite sehen, hey, preist den Herrn. The world is geeignet. It's all set up. Also die Welt ist geeignet. To get significance and security from whatever is temporary. Dass sie die Signifikanz und die Sicherheit aus all diesen temporären, zeitlich beschränkten Dingen bekommen. Our lower nature is always moving that way. Und unsere tiefere Natur wird immer in diese Richtung gezogen. But through the promises, aber durch die Verheißungen, we can be partakers of the treasure that God has put in us. Können wir Teilhaber dieser Schätze werden, die Gott in uns hineingelegt hat. Go to slide 5. Through the promises. Durch die Verheißungen. I sense myself. Also, I'm going into a meeting. Wenn ich in ein Treffen gehe. I have a conflict maybe with another businessman. Und ich habe vielleicht einen Konflikt oder Streit mit einem Mitarbeiter, mit einem I didn't pray about it. Ich habe nicht darüber gebetet. Now there's more tension than I can imagine. Jetzt ist da mehr Spannung, als ich es mir überhaupt vorstellen konnte. What happened? I thought I had this in control. Was ist passiert? Ich habe gedacht, ich habe das unter Kontrolle. Well, here's the process. Und da ist der Prozess. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt. This is James 3:14-15. Das ist Jakobus 3:14-15. This is talking to Christians. Und da schreibt er zu Christen. Do not be arrogant and lie against the truth. So rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. This wisdom is not that which comes down from above. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. See, we have this upward propensity. Deswegen haben wir diese aufwärtsstrebende Neigung, dass wir das bekommen, was Gott uns von oben herab geben will. Und wir bekommen diese Unterstützung von Gott. James chapter 1. In Jakobus 1. If you lack wisdom, ask God and he'll give it to you. Wenn du dir Weisheit mangelt, dann frag Gott und er gibt sie dir. And generously. Und zwar großzügig. This wisdom is not that which comes from above. This wisdom is earthly. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, natural, demonic, sinnliche und teuflische. But the word natural is really a poor translation there. Also dieses Wort im Englischen natural oder natürlich ist eher schlecht übersetzt. Elberfelder really has it good. It's sensual. It's sensual. Und die Elberfelder macht das besser. Sie sagt, es ist sinnlich. Das ist emotional. So you see three progressions going downward. Und ihr seht da so drei Schritte, die dich hinabführen. First we're just natural. Okay. Zuerst ist es First we're earthly. Also zuerst ist das irdische. You know, we have a need for a significant security. That's the way God created us. Also wir haben dieses Bedürfnis nach Signifikanz und nach Sicherheit, so hat Gott uns geschaffen. And then we can do it my way. Und dann mache ich es halt auf meine Weise, my strength, durch meine Kraft for myself. Und für mich selbst. And then it becomes emotional. Und dann wird das Ganze sinnlich oder emotional. That means like you see a girl. Das bedeutet, du siehst eine Frau. Attractive woman. Eine attraktive Frau. Nice car. Ein schönes Auto. Big building. Ein großes Haus. Little dog. Ein kleiner Hund. A cat. Eine Katze. Attractive woman. Eine attraktive Frau. Cat. Eine Katze. Attractive woman. Attraktive Frau. Hello, attractive woman. Hallo, attraktive Frau. Suddenly it becomes emotional. Und auf einmal wird das emotional. And if we're not careful, und wenn wir da nicht vorsichtig this sind, downward propensity, which dann, is not very strong, dann fängt diese hinabwärts strebende Neigung, die nicht sehr stark ist, an, can pick up incredible momentum. Fängt dann an, Schwung aufzubauen. It can become demonic. Es kann sogar dämonisch oder teuflisch werden. First it's earthy. Zuerst ist es irdisch. How did you like the service? Hey, wie hat dir der Gottesdienst heute gefallen? Oh, it was good. Ja, war gut. Not everything was my style. Das war nicht alles so, nicht meinem Stil entsprechend. But it was good. Aber es war gut. Well, what wasn't your style? Was hat vielleicht nicht zu deinem Stil gepasst? Well. You know what? It moves from earthy to emotional. Also es geht vom irdischen zum emotionalen. And then gossip. Und dann fängt dieses hinterm Rücken reden, dieses Geschwätz an. Can move into the demonic. Kann dich in dieses teuflische hineinbringen. And we all have experienced the downward pull. Und wir haben alles diese hinabwärts strebenden Gang gespürt. When we are energized. Wenn wir energetisiert werden. Where did the energy come from? Woher kommt diese Energie? Wow, first it was just earthy. It was just, I don't know, it was human. Zuerst war es einfach so irdisch oder menschlich. It's kind of human to complain a little bit. It's human. Es ist irgendwie menschlich, dass man sich ein bisschen beschwert. Yeah, that's fine. To not like something is human. Wenn etwas nicht gefällt, das ist menschlich. But then it moves into the emotional. Aber dann wird's emotional. Getting angry. Now jetzt werde ich zornig und jetzt werde ich eifersüchtig. Now I'm bitter. Now I'm suspicious. Now I'm this. And then it picks up incredible momentum and it goes into the demonic. Und dann bekommt es immer mehr Schwung und geht hinein in dieses Dämonische. And churches are destroyed, Gemeinden werden zerstört, because people become energized, weil Menschen mit Energie geladen werden. And you cannot stop them. Du kannst sie nicht aufhalten. Spirit. Und das ist einfach ein Geist. And the thing is, it happens to every one of us at some point, to some degree. Und die Sache ist, das passiert jedem von uns zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem gewissen Grad. And you just say, oh my gosh, what spirit am I of? Und du denkst so, oh mein Gott, von welchem Geist bin ich besessen? I'm so angry. This is not even normal. Das ist nicht mal normal. I'm so irritable. This is not even normal. Bin so gereizt, das ist nicht normal. It's now a spirit. Es ist jetzt ein Geist. Let's go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. Now Romans chapter 6. Römer Kapitel 6. Probably the most debated chapter in the Bible. Das ist eines der Kapitel in der Bibel, die am meisten diskutiert Verse 11. Vers 11. Even so, consider yourselves to be dead to sin. Auch ihr haltet euch der Sünde für tot. That's legal. That's illegal. Das ist gesetzlich. That's legal. You are legally dead to sin. Du bist dem Gesetz nach tot der Sünde gegenüber. When we put our faith in Christ, wenn wir unseren Glauben in Christus setzen, your name was written in heaven. Dann wurde dein Name in den Himmel aufgenommen. Don't rejoice that you have power over demons. Jesus hat gesagt, freu dich nicht darüber, dass ihr Macht über Dämonen habt. Don't rejoice you can raise the dead. Freut euch nicht darüber, dass ihr die Toten wieder auferwecken könnt. Don't rejoice in all the spiritual things you can do. Freut euch nicht an den ganzen geistlichen Dingen, die ihr jetzt machen könnt. In Luke chapter 10 verse 20. In Lukas Kapitel 10 Vers 20. Rejoice in this one thing. Freut euch aber in dieser einen Sache. That your name is written in heaven. Dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Because Judas was also doing the miracles. Weil Judas hat genau dieselben Wunder getan. And his name was not in heaven. Und sein Name war aber nicht im Himmel. And he was having a great time on earth doing ministry. Und er hatte eine großartige Zeit auf der Erde diesen Dienst zu tun. When we received Christ. Als wir Christus angenommen haben, our sin was transferred over to Jesus. Da wurde unsere Sünde auf Jesus übertragen. We are no longer condemnable. Wir können nicht mehr verdammt werden. Because when the devil comes looking for us, weil wenn der Teufel kommt und nach uns sucht, I'm looking for a hello Lord. Hallo Herr. Where you been? Wo warst du denn? Oh, I've been down on the earth. Ich war auf der Erde. Aha, Lucifer. Okay. Okay, Lucifer. What's your deal? Was willst well, du? I've got this guy Michi Machek ich down there. Diesen Typen Michi Machek and Rob Prokop. Und Rob Prokop. I'd make a little discussion about them. Und ich würde gerne mit dir darüber sie reden. Let me look. That's Austria, right? Am das I ist correct? Österreich, okay. Oder? Yes, let's see. Michi Machek. Michi Machek, einen Moment. Oh, I'm so sorry. Es tut mir so leid. He died. Er ist gestorben. Rob Prokop died 1976 on September 20th. Rob Prokop ist 1976 gestorben am 20. September. At exactly 11:15 in the afternoon, in the morning. Um 11:15 Uhr Vormittag. Can't accuse the dead man. Du kannst deinen Tod nicht anklagen. You'll have to look somewhere else. Du musst dich woanders nachschauen. We are jemand anderen suchen. Condemnable. Wir können nicht mehr verdammt werden. In heaven, in the books, we are legally dead. In den Büchern legally im Himmel dead. Sind wir gesetzmäßig tot. Unaccusable. Wir können nicht mehr angeklagt werden. Condemnable. Wir können nicht verdammt werden. No access to us. Da gibt's keinen Zugang zu uns. Colossians 3. Kolosser 3. Your life is hid with Christ in God. Dein Leben ist mit Jesus in Gott versteckt. Your life legally is hidden in Christ. Dein Leben ist gesetzmäßig in Christus versteckt. So consider, reckon yourself to be dead. Und denkt daran oder haltet euch selbst für tot. In my wallet I have in meiner Brieftasche habe ich a credit card. Habe ich eine Kreditkarte. I have a Bankomat card. Eine Bankomatkarte. I use the Bankomat more actually. When I take the Bankomat card out, wenn ich die Bankomatkarte rausnehme, we all use this card every day probably. Wir verwenden glaube ich alle diese Karte jeden Tag. And it's all about reckoning. Und da geht's immer um dieses consider Bedenken oder ja to halten euch or whatever. Oder das für sich selbst halten. Right. We reckon that there's money in the bank. Also wir denken dran oder halten glauben dran, dass da Geld auf der Bank ist. There's no money in my hand, it's just a piece of plastic with some numbers on it. Ich habe kein Geld in meiner Hand, das ist nur ein Stück Plastik. But when we use it, we reckon, we're reckoning. Reckoning, rechnen, right, genau. That's good. Also, aber was wir damit machen, ist, wir rechnen damit. We're reckoning that we know that there's money in the bank. Wir rechnen damit, dass Geld auf der Bank ist. We know it's there, and so we use the card reckoning that it's there. Und deswegen verwenden wir diese Karte, weil wir damit rechnen, dass ich noch Geld auf der Bank habe. And that's the same thing. Und das ist dasselbe. Reckon yourselves dead to sin. Haltet euch oder rechnet euch selbst tot gegenüber der Sünde. Reckon that in heaven you cannot be condemned. Und rechnet damit, dass im Himmel nicht mehr angeklagt werden kann. No access to you. Da gibt es keinen Zugang zu dir. You are dead now. Du bist jetzt tot. Your life is over. Dein Leben ist vorbei. As a sinner, als Sünder. You are now in the Lamb's book, hidden in Christ. Du bist jetzt in dem Buch des Lammes, versteckt in Christus. So consider yourself dead to sin. Also haltet euch der Sünde für tot. This is legally. Das ist gesetzmäßig. But alive to God in Christ Jesus. Gott aber lebend in Christo Jesu. And that is also legal. Und das ist auch gesetzmäßig. We are legally alive. Wir sind gesetzmäßig lebendig. There's nothing between us and God. Es gibt nichts mehr zwischen uns und Gott. It's all open. Das ist offen. But we walk around on earth like, oh, what am I going to do? God doesn't love me. Aber wir gehen auf der Erde rum und denken, oh, was soll ich machen? Gott liebt mich nicht. I'm having such a hard time going from bad to good. Hier ist es so schwierig, vom Schlechten zum Guten zu kommen. If I can be just good, wenn ich nur gut sein könnte, a relationship with God. Dann hätte ich eine Beziehung mit Gott. I know what I'll do. I'll go to church twice on Sunday. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe jetzt am Sonntag zweimal in die Gemeinde. Ich bin gut. What did Pastor Rob talk about? The journal. I'll do the journal thing. Worüber redet Pastor Rob immer über dieses Gebetstagebuch? Ich werde das Gebetstagebuch starten. Dann kann ich gut werden. Maybe something will happen. Und dann passiert vielleicht etwas. And it's just total death. Und das ist aber alles tot. The way to God is open. Der Weg zu Gott ist offen. Reckon yourself. Haltet euch. It's alive. Dass ihr lebendig seid. You pick up the phone. Du nimmst das Telefon. There's direct access to God. Und es gibt einen direkten Zugang zu Gott. Pick it up and don't say hello. Is anyone there? Also nehm nicht ab und sag hallo. Ist irgendjemand da? It's on. You're on the air. All of heaven hears you. Die Leitung steht. Du bist direkt on air und der ganze Himmel hört dich. Hello. Hallo. And all of heaven hears you. Hello. Und der ganze Himmel hört dich. Hallo. God, are you there? Gott, bist du da? We're all here. The whole of heaven can hear you. Wir sind alle da und der gesamte Himmel kann zuhören. Hello, hello. Hallo, hallo. Can anyone hear me? Kann mich irgendjemand hören? The lines are open. Die Verbindung steht. Reckon yourself alive. Und halte dich selbst für lebendig. The channels are open. Just talk to God. He hears you. Die Kanäle sind offen. Rede mit Gott. Er hört dich. God, do you hear me? Gott, hörst du mich? How do I know? Woher weiß ich das? Because Christ died. Weil Jesus gestorben ist. You got to reckon that this telephone to heaven is on. Und du musst damit rechnen, dass dieses Telefon im Himmel, dass es eine Verbindung aufbaut. These prayers are being heard by God. You have interaction with God. Diese Gebete werden von Gott gehört und du hast so eine Interaktion mit ihm. Therefore, deswegen, do not let sin reign in your physical mortal body. Herrsche die Sünde nicht in eurem sterblichen Leib, that you should obey its lusts. Um seinen Lüsten zu gehorchen. We have an upward channel to God. Wir haben diesen aufwärts gerichteten Kanal zu Gott. Und der ist offen. It's a highway to heaven. Das ist eine Autobahn in den Himmel. You could drive an 18-wheeler right from your heart to God. Einen Lastwagen mit 18 Achsen direkt zu Gott fahren. It's all open. Das ist alles offen. We have to just reckon it that it's so, because God said it's so. Wir müssen nur dran denken, dass es so ist, weil Gott es so gesagt hat. When does sin reign in our body? Und wann herrscht die Sünde in unserem Leib, in unserem death. Körper, im Tod? In death. That's Romans 5, verse 20. Das ist Römer 5, Vers 20. Right. Sin reigns in death. Die Sünde regiert im Tod. And when we're moving from bad to good. Und wenn wir uns dorthin bewegen vom Schlechten zum Guten, God, aber wir sind außerhalb dieser Beziehung mit Gott, then sin really picks up its strength. Dann wird die Sünde wirklich immer stärker. From bad to good is simply the law. Weil vom Schlechten zum Guten zu kommen, das ist einfach nur das Gesetz. We be good wir wollen gute Menschen sein. But in life, aber im Leben, So I'm moving from mercy to grace. Also im Leben gehe ich von Barmherzigkeit zur Gnade. Go back to slide 2. Okay, I'm sinful. Okay, ich bin sündig. Okay, I sin with my mouth. James chapter 2. Laut Jakobus 3 sündige ich auch immer mit meinem Mund. Chapter 3. Kapitel 3. I'm a partial person. I'm sorry. Ja, ich bin eine Person, die parteiisch ist. Yeah, I'm somehow prejudiced. It was in my family. Ja, ich habe Vorurteile, das liegt in meiner Familie. Okay, I'm greedy. I want things for myself. Ich bin gierig, ich will die Dinge für mich selbst. I want to do it my way most of the time. Meine Art und Weise machen die meiste Zeit. But I don't want to be like this. Aber ich möchte nicht so sein. God, forgive me. Gott, vergib mir. And I receive mercy. Und ich empfange Barmherzigkeit. What is the greatest promise that accesses us into life? Was ist die größte Verheißung, die uns den Zugang gibt zum Leben? 1 John chapter 1 verse 9. 1. Johannes 1:9. Confess your sin. Bekenne deine Sünden. He is faithful. Weil er ist treu. To cleanse us, to forgive us and cleanse us. Dir zu vergeben und dich zu reinigen. All unrighteousness. Von aller Ungerechtigkeit. And suddenly we move from bad. Und plötzlich gehen wir vom Schlechten to mercy. Zur Barmherzigkeit. And we're cleansed. Und wir sind gereinigt. And from mercy we find grace. Und von der Barmherzigkeit kommen wir zur Gnade. Hebräer 4:16. Come boldly to God. Kommt freimütig oder mutig zu Gott. Take the autobahn right to God's throne. Nimm die Autobahn zu Gottes Thron. Come boldly. Komm freimütig. And receive mercy. Und empfange Barmherzigkeit. And find grace. Und finde die Gnade. And then I can say like Paul the Apostle. Und dann kann ich dasselbe sagen wie Paulus der Apostel. I am who I am by the grace of God. Wer ich bin durch die Gnade Gottes. And his grace was not in vain. Und seine Gnade ist nicht umsonst. Because I worked harder than everyone else. Weil ich habe härter gearbeitet als alle anderen. But aber it was not I. Aber das war nicht ich. But the grace of God that was in me. Sondern die Gnade Gottes in mir. So I did God's will. Deswegen habe ich Gottes Willen getan. God's way. Auf Gottes Weise. To God's glory. Für seine Herrlichkeit. The Apostle Paul was probably the hardest working Christian in the last 2000 years. Der Apostel Paulus war wahrscheinlich der Christ in den letzten 2000 Jahren, der am stärksten oder härtesten gearbeitet hat. But he didn't do it his way. Aber er hat das nicht auf seine Weise gemacht. He didn't do it by his strength. Er hat das nicht durch seine Stärke gemacht. He knew what it was to live in his own strength. Er wusste, was es heißt, in seiner eigenen Kraft zu leben. And this is all a process. It's a process. Das ist ein Prozess. It's a lifelong process. Ein lebenslanger Prozess. Father, I pray this morning. Vater, ich bete diesen Morgen. I've preached 6,000-8,000 times now. Ich habe jetzt schon 6,000-8,000 Mal gepredigt. I pray. Ich bete. That I don't trust my experience as a preacher. Ich bete, dass ich nicht auf meine Erfahrung als Prediger vertraue. To try to say something. Dass ich probiere, etwas zu sagen. I count that all but dung. Ich zähle das alles zum Müll, zum Mist. And I come before you this morning. Und ich komme heute Morgen vor and dich. I ask you. Und ich bitte dich. That the message would be your way, dass diese Botschaft auf deine Weise geschieht, by your grace, durch deine Gnade, to your glory, zu deiner Herrlichkeit. And we need to do that in every area of our life. Und das müssen wir in jedem Gebiet in unserem Leben anwenden. And when we make this commitment, und wenn wir diese uns dazu hingeben, you will sense an upward draft, dann wirst du diesen Aufwärtszug spüren. There's a propensity that's pulling us upward. Das ist diese Neigung, die uns nach oben zieht. It's like gravity and aerodynamics. Das ist so ähnlich wie die Gravität, also die Anziehungskraft und die Aerodynamik. In John chapter 3 verse 8, the Holy Spirit is like wind. In Johannes 3, Vers 8 heißt es, der Heilige Geist ist wie Wind. And those that are born of God are like the wind. Und diejenigen, die aus Gott geboren sind, die sind auch wie dieser Wind. And we sense a lifting up. Und wir spüren, wie wir hochgehoben werden. But one more verse and we'll close. Ich möchte mit dem nächsten Vers abschließen. Look at verse 13. I'm sorry, Romans, yeah. Do not go presenting or yielding the members of your body to sin. Also Römer 6, 13, stellet euch stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Yeah, as instruments of unrighteousness. Als Werkzeugen der Ungerechtigkeit. But present or yield, in the King James, yield yourself to God as those alive from the dead. Sondern stellet euch selbst Gott dar als Lebende. And your members as instruments of righteousness to God. Den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. The word present is a decision we have to make. Dieses Wort stellen, das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Yield. We all have to make that decision. Wir streben danach oder wir wollen dorthin, das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Now the mistake is, der Fehler dabei ist, I'm going to make the decision to be a good person. Dass ich die Entscheidung treffe, eine gute Person zu sein. I'm gonna be a good husband. Ich werde ein guter Ehemann sein. I'm gonna be a good father. Ich werde ein guter Vater sein. I'm gonna be an honest businessman. Ich werde ein ehrlicher Geschäftsmann sein. But where's the treasure? Aber wo liegt da der Schatz? There's a treasure in you. There's an upward propensity. Das ist dieser Schatz in dir, diese aufwärtsstrebende Neigung. And we need to be like a kite. Und wir müssen wie so ein Drache sein. And let it pull us. Und uns von ihm ziehen lassen. And experience God's power to go upward. Und Gottes Kraft erleben, wie sie uns nach oben zieht. And then someone says, "Wow, you're so different." Und dann sagt jemand, wow, du bist so anders. It's amazing. Das ist erstaunlich. And you say, und du sagst, it's not me. Das bin nicht ich. Because I tried it for 25 years. Weil ich es schon seit 25 Jahren probiere. I couldn't do it. Ich kann es nicht machen. God did it. Gott macht es. It's to his glory. Amen. Es ist für seine Herrlichkeit. Amen. Honey, you want to come up? Okay, before, if there's someone here today, wenn heute jemand hier ist, and you've never made a decision, und du hast nie diese Entscheidung getroffen, to give your life to God, dass du Gott dein Leben gibst, it's the greatest decision you could ever make in your life. Das ist die größte Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. God will give you a new identity. Gott gibt dir eine neue Identität. He will write your name in heaven. Er schreibt deinen Namen in den Himmel. In the Lamb's book, in the book of Jesus. In dem Buch des Lammes, Jesus Christus. Your life will be hidden with God. Und dein Leben wird versteckt sein in Gott. Uncondemnable. Du bist unverdammbar. You will have the gift of eternal life. Du hast die Gabe oder das Geschenk des ewigen Lebens. You will receive the gift of the Holy Spirit. Du empfängst das Geschenk des Heiligen Geistes. Which is an upward propensity to God. Das diese aufwärtsstrebende Neigung ist zu Gott hin. And you receive a new destiny. Und du bekommst eine neue Bestimmung. A new future for your life. Eine neue Zukunft für dein Leben. In God. In Gott. Comes through a simple prayer. Und das geschieht durch ein einfaches Gebet. But you have to say it, speak it with your mouth. Aber du musst es mit deinem Mund aussprechen. Quietly. Leise. Shall we? Sollen wir? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Of all the wrong things I've done. Für all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Of all the hours I've lived. Die Stunden, die ich dahin gelebt habe. And days. Und Tage. And years. Und Jahre. Indifferent toward you. Gleichgültig dir gegenüber. I ask for your forgiveness. Ich bitte dich um deine Vergebung. Cleanse me. Reinige mich. And fill me. Und fülle mich with your spirit. Mit deinem Geist. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? God cleanse me. Gott reinige mich. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Those are the most important words. Through Jesus Christ, your Son. Das sind die wichtigsten Worte. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben ist. And is alive today. Und heute lebendig ist. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Cleanse me, reinige Jesus mich Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben ist. And is alive today. Und heute lebendig ist. If there's anybody here who has felt that heaven has been closed. Wenn heute jemand hier ist, der das so gefühlt hat, als ob ihm der Himmel verschlossen ist. We just heard the truth today. Wir haben heute die Wahrheit gehört. So let that truth set you free. Lass diese Wahrheit dich frei machen. We have access into heaven, into God's presence. Wir haben Zugang zu Gottes Gegenwart. 24/7. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. And in Jesus' name I speak out, all condemnation must leave in Jesus' name. Und in Jesu Namen befehle ich der ganzen Verdammung, dass sie gehen muss, in Jesu Namen. All guilt. Die ganze Schuld. When you've already confessed your sin. Wenn du Gott deine Sünde schon bekannt hast. All guilt must leave. Dann muss diese Schuld gehen. That nobody suffers under false guilt. Dass niemand leidet unter falscher Schuld. For people here who feel responsible for everything. Für Menschen, die sich für alles verantwortlich fühlen. You are not responsible. Du bist nicht verantwortlich. Only for yourself. Nur für dich selbst. You are not there to make other people happy. Du bist nicht dazu da, um andere Menschen glücklich zu machen. You are there to take care of your soul and have it flourish by receiving God. Du bist dazu da, dass du dich um deine Seele kümmerst und dass die auflebt durch Gott. Just open your hearts to the Lord right now, to the Holy Spirit. Und öffne dein Herz dem Heiligen Geist. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Blow on these tired sails. Wehe in diese müden Segel. The sails that are flat. Die Segel, die jetzt einfach nur schlaff herunterhängen. Take a promise. Nimm eine Verheißung. And start to hoist your sail. Und zieh sie als dein Segel auf. I am forgiven. Mir wurde vergeben. I have significance. Ich habe Wichtigkeit. Because I am loved by God. Weil ich von Gott geliebt werde. I am his child. Ich bin sein Kind. Nothing can take that away. Und nichts kann das wegnehmen. I have security. Ich habe Sicherheit. Because I have a father who provides for me. Weil ich einen Vater habe, der mich versorgt. I don't need to do anything to prove myself. Ich muss nichts tun, um mich zu beweisen. I can just be. Ich darf einfach nur sein. And I want to pray for people here who have a hard time saying no. Ich bete jetzt für Menschen, denen es schwer fällt, einfach nein zu sagen. The scripture says, take care of your own garden. Die Schrift sagt, kümmere dich um deinen eigenen Garten. In Proverbs. In den Sprüchen. Jesus, I pray that you would show people what is in their garden and what is not. Jesus, ich bitte dich, dass du den Menschen zeigst, was sich in ihrem Garten befindet und was nicht. And that they don't water somebody else's garden. Und dass sie nicht den Garten von jemand anderen bewässern. But they just water their own. Sondern nur ihren eigenen Garten. And I pray, Holy Spirit, you give people the strength to say no. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du den Menschen die Kraft schenkst, nein zu sagen. And to feel free about it, not guilty. Und dass sie sich dann frei dabei fühlen und nicht schuldig. Lift that burden in Jesus' name. Nimm diese Last weg in Jesu Namen. And then, Father, I pray for those who could say yes. Und Vater, ich bitte dich für diejenigen, die ja sagen könnten. Jesus, I pray that you would send people to help in the cellar this week. Jesus, ich bete, dass du Menschen schickst, die diese Woche im Keller mithelfen können. That are not over 50. Die nicht über 50 sind. Jesus, you hear us right now. You hear our prayer. Jesus, du hörst unser Gebet jetzt in dem Moment. And thank you that you have the answer on the way. Und ich danke dir, dass du die Antwort schon losgeschickt hast. And Father, I want to thank you for all the people who work so hard in this church. Vater, ich danke dir für all die Menschen, die so hart arbeiten in dieser Gemeinde. For the translators, für die Übersetzer. For the tech people, für das Technikteam. For the welcome team. Für das Welcome Team. Bookshop. Büchergeschäft. Library. Die Bücherei. Connect Info. Connect und Info Point. Sunday School Workers. Sonntagsschullehrer. All those who administrate the board. Der Vorstand und all diejenigen, die in der Administration tätig sind. And all the leaders. Und all die Leiter. I said that. And Father, I pray that you would fill their sails with your wind, Holy Spirit. Vater, ich bitte dich, dass du ihre Segel füllst mit dem Heiligen Geist, mit dem Wind. Because those that wait on you will renew their strength. Weil diejenigen, die auf dich warten, deren Kraft wird wiederhergestellt werden. They will mount up on wings like eagles. Sie werden aufsteigen wie auf Flügeln der Adler. They will run and not be weary. Sie werden laufen und nicht müde werden. And they will walk and not faint. Und sie werden weiter marschieren und nicht ermatten. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Father. Danke, Vater. I pray for people who are not volunteering, that they would still come to church even if they're not volunteering that day. Und ich bitte dich, ich danke dir für all die Menschen, die keinen Dienst machen, trotzdem in die Gemeinde gehen, nicht freudig mithelfen, trotzdem kommen. Yeah. That they can just come and receive. Dass sie einfach nur kommen können, um zu empfangen. Give us rest in our souls. Schenk uns Ruhe für unsere Seelen. Amen. Amen.